Ja, hallo und herzlich willkommen zum sechsten Conancast. Heute geht es, wie immer, wieder um ein spezielles Thema. Das ist dieses Mal der Kaito Kid Manga. Ja, mit dabei ist heute der Christian. Christian. Hallo. Dann auch Moni. Hallo. Und mit dabei ist heute auch Michaela. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir heute erstmal wieder mit der Vorstellung der aktuellen News an. Da mache ich direkt mal den Anfang und zwar mit Kapitel 730. Darin geht es ja um die Auflösung des Falls, der in Kapitel 728 und 29 begonnen wurde. Ich habe das Kapitel noch nicht wirklich durchgelesen, nur mal die Hälfte und jetzt warte ich noch auf den Rest, dass da das zusammengesetzt wird. Auf jeden Fall glaube ich, also ich weiß, dass die Detective Boys den Jungen ausfindig machen, der von einem Mann angeblich gekidnappt wurde und der trifft wahrscheinlich auf seine Mutter. Da weiß ich auch noch nichts Genaues, da werde ich euch in der nächsten Woche nochmal drüber informieren, denn nächste Woche gibt es leider kein neues Kapitel, das heißt, ihr müsst nochmal 2 Wochen warten, bis ihr dann wieder Nachschub aus Japan erhaltet. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal direkt weiter mit Episode 570. Da hat sich Christian genau drüber informiert. Ja, Episode 570 kam bereits letztes Wochenende raus. Ist ein langweiliger Filler, so wie ich das bis jetzt sehe. Einer der vielen Folgen, in denen ein Mord passiert und der aufgeklärt wird. Also nichts Besonderes. Den Inhalt dazu werde ich nächste Woche nachliefern, weil genauso wie Philipp habe ich noch nicht das Ganze angeschaut. Und ja. Wir waren so beschäftigt mit der Vorbereitung des heutigen Casts, da mussten wir einfach mal die aktuellen News ausfallen lassen. So sieht's aus. Und dann im April kommen ja remasterte Episoden und der 13. Film, also gibt's da jetzt nicht, können wir nicht viel neue Genau. Episoden erhoffen. Danach wurde auch noch nichts angekündigt, da muss man dann mal gucken, was die Anime-Produzenten für uns bereithalten. Also habe ich jetzt einen Monat Zeit, quasi die Episode 570 durchzukauen. Ja, genau. Ja, dann weise ich Okay. alle Fans an dieser Stelle auch mal darauf hin, dass der Band 66 am Dienstag in Deutschland erscheint. Das ist der 6. April 2010. Und ja, er erschien bereits am 22. November 2009 in Japan. Und ich will jetzt hier noch nicht sonderlich viel vorspoilern, sondern erstmal auch euch die Chance lassen, dass ihr den Band kaufen und lesen könnt. Da werden wir euch in den kommenden Casts immer teilweise stückchenweise darüber informieren, was denn da so passiert. Ich kann euch aber schon mal verraten, dass sich Sarah sicherlich über den Inhalt gefreut hätte, wenn sie. Ich glaube aber, sie hat die Kapitel schon gelesen, aber sie wird sich auf jeden Fall sicherlich freuen. So viel kann ich schon mal verraten. Wieso ist Heiji bei oder was? Ja, ganz genau. Heiji Woher weißt du das bloß? und wie heißt die Kasua genau? Genau, Kasua. Ja, dann komme ich auch nochmal auf den Schreibwettbewerb zurück, der ja wieder, oder der dritte Schreibwettbewerb, der immer noch läuft. Seit dem 16. März geht es ja wieder los. Ihr könnt eure Artikel noch anmelden. Bisher gibt es bereits 5 Artikel, die angemeldet wurden. Ja, ich rufe an dieser Stelle nochmal alle dazu auf, auch eure Artikel da anzumelden. Das kostet wirklich gar nichts. Ihr könnt da eure Artikel anmelden und von uns bewerten lassen. Und wenn ihr auf Platz 1 bis 3 landet, dann erhaltet ihr als Preis sogar den Band 66 kostenlos nach Hause geliefert. Ja, das ist also ein großer Anreiz, vielleicht auch mal mitzumachen. Und wenn ihr verliert, dann seid ihr in Erfahrung reicher und könnt vielleicht beim nächsten Schreibwettbewerb dann Es richtig gibt keine absahnen. Verlierer. Genau. Moni ist auch schon kräftig am Schreiben des eigenen Artikels, habe ich Ja. gehört. Ja, soweit dann die News dieser Woche, würde ich einfach mal sagen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal mit unserem großen Thema für heute an. Das ist natürlich der Kaito Kid Manga. Da liefere ich euch einfach mal die ersten Daten und Fakten. Und zwar besteht der Kaito Kid Manga insgesamt aus 4 Bänden, die insgesamt 27 Kapitel enthalten, was eigentlich so ungefähr 2,5 oder so 2,5 Detective Conan Bänden entspricht, aber die wurden bei den Kaito Kid Bänden halt enger zusammengefasst und Ja. Auf jeden Fall erschienen der Band 1 bis 3. Die erschienen alle ziemlich nah aufeinander im Frühling 2006 in Deutschland. Und Band 4 wurde dann einige Zeit später im Sommer 2008 hier auch nachgereicht, also rund 2,5 Jahre später, weil der von Gosho auch später noch nachgeliefert wurde. Also es wurden zuerst 3 Bände geschrieben und dann wurde der 4. Band irgendwann nochmal nachgeschrieben, weil wahrscheinlich so eine große Nachfrage danach bestand. Genau, handlungsmäßig will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall geht es um Kaito Kid, wie der Titel des Mangas ja schon sagt. Ja, der klaut halt ziemlich viele Sachen und ist halt ein Meisterdieb in seinem Fach. Ja, dann haben wir uns die ganzen 4 Bände mal genauer angeschaut und die auf die 4 verschiedenen Sprecher heute unterteilt. Und dann fängt Moni gleich mal mit Band 1 an. Ja, also Band 1 ist sozusagen der Anfang, ist ja irgendwo logisch von Kaito Kid, also dem neuen. Und das erste Kapitel heißt erstmal Kaito ist wieder da. Und es beginnt erstmal, dass Kaito Kuruba, also halt ein ganz normaler Oberschüler, und Aoko in der Schule sind und sich ein bisschen streiten, weil, und ja, halt so Hintergrundinfos sozusagen, dass man halt merkt, wie die Beziehung zwischen. Und da wird halt eben auch gezeigt, dass Kaito ziemlich gut Magie beherrscht und sowas. Ja. Und dann geht er nach Hause und schaut bei sich zu Hause das Bild von seinem toten Vater an und ist halt irgendwie, denkt halt dran und so und ja, schwelgt halt eben in Gedanken und geht dann zu dem Bild hin und plötzlich öffnet sich die Wand. Und hinter der Wand findet er eben das Zeug von Kaito Kid, weil das war sein Vater vorher, wie er anscheinend herausfindet. Und ja, und dann ist er natürlich erstmal ziemlich verdutzt, weil das hätte er natürlich nicht gedacht. Ich meine, er hat natürlich gewusst, dass sein Vater irgendwie groß ist, aber nicht, dass er Kaito Kid gewesen ist. Auf jeden Fall macht er sich dann zur Aufgabe, das Geheimnis hinter seiner Magie zu erfahren und schlüpft eben in die Sachen von Kaito Kid und auch in die Rolle davon. Ja, und dann geht er, weil zurzeit eine Warnung am Laufen ist, sage ich mal so, von Kaito Kid. Also nicht vom echten natürlich, weil der ist ja tot, aber. Und dann geht er da hin und wartet auf dem Dach, weil er sich eben überlegt hat, dass er da wahrscheinlich hinkommt und duelliert sich eben mit dem, bis er herausfindet, dass das der alte Bedi, der G. Und er verplappert sich dann und sagt, er möchte nämlich die Mörder irgendwie rächen oder finden von seinem Vater. Und er wusste natürlich noch nicht, dass sein Vater ermordet wurde. Und deswegen macht er sich jetzt eben das zur Lebensaufgabe, sag ich mal, das rauszufinden. Ja, und dann im zweiten Kapitel, das heißt das große Polizeiaufgebot, da geht's um die Prinzessin Anne, die kommt nach Japan mit der Sonne von Paris. Das ist ein Edelstein, ein sehr, sehr großer Edelstein. Und ja, und sie hat mit dem Schlepptau einen ziemlich blutrünstigen Detektiv aus Europa, den Detektiv Delon aus Frankreich, um genau zu sein. Und er knallt jeden ab, der ihn in den Weg kommt. Und währenddessen sagt halt Aoko, dass ihr Vater voll traurig ist, weil wenn er Kaito Kid nicht schnappt oder besiegt, dann wird er da eben befeuert aus dem Kaito Kid Team, sag ich mal. Ja, und dann schickt halt, also geht halt Kaito hin, will das Ding klauen und nutzt erstmal den Charme und seine Verkleidungskünste und so, um die Prinzessin zu verführen und auf seine Seite zu ziehen. Und dann, ja, dann täuscht er halt Delon und so alle, dass er dann den Edelstein haben kann und schickt ihn dann aber wieder zurück zu Nakamori, zu Inspektor Nakamori. Und sagt, oh nein, sie haben mich geschlagen, weil immer wenn sie da sind, geht mein Plan irgendwie schief, damit er halt nicht gefeuert wird. Und er prahlt dann halt in der Zeitung groß, der Nakamori. Aber gut. Kennen wir ja irgendwoher von Kogoro. Kapitel, das Herz der Maschine heißt es. Das ist, fängt ziemlich gruselig an. Ein gruseliger Professor macht irgendwas an einer komischen Maschine und Blut spritzt und so. Auf jeden Fall ist es dann so, dass Kaito Kid oder beziehungsweise Kaito Kuruba gekidnappt wurde. warum auch immer, das kann er sich selbst auch nicht erklären, von einem bösen Professor, der eben Roboter erstellen will, die wie Menschen sind. Ja, der Roboter bringt dann aber den Professor um und will mit der Macht von Kaito Kid sozusagen, weil er hat die ganzen Erinnerungen von Kaito eben aufgesaugt, will er irgendwie übernehmen. Ja, und dann, das passt halt Kaito natürlich nicht. Und dann geht er halt dahin, wo er die Warnung hingeschickt hat, also der Roboter, weil der ist jetzt offiziell Kaito Kid, und liefert sich ein Duell mit ihm und der ist am Ende tot, der Roboter. Ja. Dann Kapitel 4. Ein harter Tag im Leben von Kaito. Ja, da fängt erstmal wieder an, dass er wieder was stehen will, nämlich eine Krone. Und dann geht plötzlich Licht an und Nakamori geht ein Licht auf. Weil er denkt, er erkennt das Gesicht von Kid und er ist sich nicht sicher, dass es Kaito ist, also Kaito Kuruba. Ja, und das bringt er dann erstmal vor Aoko und die will das überhaupt nicht glauben und deswegen lädt sie Kaito eben ein, an einem Sonntag ins Tropical Land zu gehen. Weil da hat er eben gesagt, holt er sich die Krone, weil er es am anderen Tag verkackt hat, sozusagen. Ja. Und dann gehen sie in einen Film, da wo Kaito zu der Zeit gesagt hat, wo er kommt. Und plötzlich schnallt Aoko Handschellen um sich und Kaito weg kann. Aber natürlich findet er einen Weg, irgendwie wegzukommen und die Krone zu stehlen. Allerdings hat er jetzt kaum noch Zeit, bevor der Film zu Ende ist, und dann muss er wieder zurück sein, damit Aoko natürlich nichts merkt. Und dann hängt er sich an eine Achterbahn dran und knallt voll ins Kino rein, wo sie irgendwie waren, unverletzt, wie auch immer er das getan hat. Ja, und natürlich ist Aoko jetzt von ihrem Zweifel befreit, weil sie denkt, dass Kaito die ganze Zeit da saß. Und, ja. Ja, also in Kapitel 5 dann, das heißt, das Piraten-U-Boot, sind Aoko und Kaito Angst vor Fischen, deswegen sitzt er eigentlich nur im Boot rum. Und als Aoko dann wieder hochkommt, sagt sie eben, ja, ich habe eine wunderschöne leuchtende Koralle gesehen und der Tauchleiter, sag ich mal, der heißt Silver und der sagt, ja, zeig's mir. Und kurz nachdem sie ins Wasser gegangen sind, Silver und Aoko, entdeckt halt Kaito eine Zeitbombe in dem Boot und ist wurde gezwungen, auch ins Wasser zu springen. Mit lauter Fischen. Kriegt er natürlich erstmal voll die Panik. Aber dann hat er natürlich gecheckt, dass Aoko in Gefahr ist und deswegen sieht er mal über die Fische hinweg und schwimmt ihnen hinterher und kommt halt als Kaito Kid in den Schack, wo die beiden sich aufhalten. Weil, also die Aoko wurde betäubt. Weil Silver ist da halt rein, weil er irgendwie, das ist ein altes Boot von seinem Vater und da ist halt, ja, ein Schatz drin und den will er halt beschützen und das Boot und dann kommt halt ein Hai, wie sie gerade wieder raus wollen und jetzt haben sie eben die Wahl, entweder ersticken sie im Boot oder lassen sich vom Hai fressen. Aber dann entdeckt halt Kaito, ja, man kann das Schiff ja wieder an die Oberfläche bringen. Ja, und dann machen sie das halt und dann will Silver Kaito noch umbringen, aber davon bringt er ihn auch ab. Und dann sinkt das Schiff wieder, weil der Silver so schlau war, irgendwas abzuschießen. Ja, und dann Kaitungsding geht, aber Silver geht mitunter freiwillig. Ja. Dann das letzte Kapitel von Band 1 ist das sechste Kapitel, die scharlachrote Verführung. Und es ist eben Valentinstag in dem Kapitel. Ja, und dann kommt eben Aoko und will Kaito ihre Schokolade geben. Auf jeden Fall, Kaito läuft dann am Ende noch irgendwann, also nicht am Ende, danach dann irgendwie rum mit total vielen Schokoladen und dann zu der neuen in die Akako. Ja. Und dann will er eben ihre Schokolade. Aber sie sagt, nein, du kriegst meine Schokolade, du schmeißt. Und sagt Kaito eben, nein, das will er nicht. Und dann geht die Akako eben Licht auf, weil sie, hat man vorher im Kapitel gesehen, ist eine Hexe. Das erfährt man aber erst später, aber egal. Und hat sich vor den Spiegel gestellt, ja, wer die Schönste denn ist. Und dann sagt der Spiegel, ja, alle Männer sind deine Sklaven, bis auf einen, und das ist Kaito Kid. Und genau da erkennt halt eben Akako, dass Kaito Kuruba Kaito Kid ist. Ja, und dann ist sie natürlich leicht angesäuert, weil nur der natürlich nicht ihr Sklave ist. Und dann bastelt sie eine Voodoo-Puppe von ihm, bringt ihn halb, damit halt irgendwie zu sich zu kommen. Und will ihn dann mit einem magischen Kreis, ja, verzaubern. Aber Kaito Kid zaubert dann Schnee her, damit der Kreis nicht mehr besteht oder zu sehen ist. Und rettet sich somit und Akako, ja, das ist dann deine Magie. Und dann diskutieren sie halt noch ein bisschen über Magie, weil Magie ist ja echt, aber ist dann doch irgendwie nicht echt bei Kaito und ja. Und Akako wird später auch nochmal auftauchen. Ja, das war Band 1. Genau, da würde ich sagen, mache ich mal direkt weiter mit Band 2. Ja, das ist mein erster Band, den ich gelesen habe. Ich bin also nicht über die vorherigen Ereignisse informiert. Das kann ich euch gleich mal sagen. Dann wisst ihr Bescheid. Also, ja, zu Beginn geht es erstmal damit los, dass es in der Klasse von Kaito, Kuroba und Aoko ein G-Wettrennen gibt. Und dann will Aoko natürlich mit Kaito zusammen machen, aber sie glaubt nicht, dass sie es irgendwie. Sie glaubt nicht, dass die beiden zusammen machen würden, weil Kaido sich sicherlich nicht auf so eine schlechte Skifahrerin einlassen würde. Aber ja, Aoko will dann, nee, Akako will dann mit Kaito zusammen machen. Aber durch irgendwelche Liebespflaster oder sowas gelingt es dann am Ende doch, dass Kaito und Aoko zusammenfahren und die gewinnen auch die Bestzahl bei einer Bewertung. Genau. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann um einen verschollenen Politiker, der angeblich von Kaido Kid entführt wurde. Ja, dann fällt Kaito Kuroba fällt dann auf, dass das irgend so ein Bettler in der Fußgängerpassage war, der einfach nur mal Kaido Kid treffen wollte. Das war eigentlich so das Grobe, was in dem zweiten Kapitel passiert. Da möchte ich auch nicht mehr zu sagen, das wird dann sonst zu uninteressant hier alles. Im dritten Kapitel geht es dann darum, dass Kaido Kid einen Überfall machen will, also etwas klauen will, so ein Juwel. Kleopatras Kosmetikdose ist das. Aber Kommissar Nakamori, also Aokos Vater, hat solche Maschinen entwickeln lassen, die Kaido Kid auf Schritt und Tritt verfolgen und genau wissen, wo er ist. Und auch die ganzen Verkleidungen und so. Halten die nicht davon auf, dass sie wissen, wer dann halt Kaito Kid ist. Aber letzten Endes gelingt es ihm dann doch, die ganzen, also den Anführer der ganzen Maschinen ausfindig zu machen und ihn dann zu töten oder kaputt zu machen, sodass dann er dann wieder frei ist. Ja, im nächsten Kapitel, Kapitel 4, geht es dann darum, dass Akako, also Kaito Kids Feindin, wenn man das so nimmt, Kommissar Nakamori mit so einer, mit seiner Kette irgendwie auf die böse Seite schlägt und sie dann Kaido Kid töten will, aber das passiert nicht, da Kaido Kid ihr sagt, dass sie das wahrscheinlich nicht machen würde und dann macht sie das auch nicht. Ja, Kapitel 5, darin geht es dann darum, dass ein Junge einen ankündigt vor der Polizei, dass also per Telefon, dass Kaito Kid den einen Home Run Ball schlagen wird, nicht schlagen, sondern fangen wird, beim Baseballturnier von einer Person, die schon seit ganz langer Zeit keinen Home Run mehr gemacht hat. Und dann begibt sich Kaito Kuroba dahin, also nicht als Kaito Kid verkleidet, sondern normal, und trifft dann dort auf den Jungen, der versucht, den Ball zu fangen, als Kaito Kid verkleidet. Was ihm aber nicht gelingt. Und er unterhält sich ja mit dem Jungen und erledigt das dann letzten Endes an seiner Stelle, dass er dann den Ball fängt und dem Jungen dann gibt. Also er fängt ihn nicht, sondern schießt ihn mit seiner Pistole ab, sodass er dem Jungen dann in die Hände fällt und dann sein Traum erfüllt ist. Und im letzten Kapitel des Bandes geht es dann darum, dass es einen neuen Lehrer an der Schule gibt und Kaito mit Aoko dann in der Schule sind, weil sie nachts was wollen die nachts gleich noch? Ach ja, weil nachts irgendwelche Monster da unterwegs sind, sind die dann da, weil sie mal dem Geheimnis ein bisschen mehr auf den Grund gehen wollen und treffen dann auf den geheimnisvollen Lehrer, der sich dann irgendwann wo sich dann herausstellt, dass er irgendwie ein Haarwuchsmittel brauchte oder so und dann deswegen immer nachts in der Schule war und auch die ganzen Leute da alle verscheuchen wollte. An dieser Stelle kann man vielleicht auch mal anmerken, dass der Lehrer, der heißt Keiji Aso, und der wurde auch in, tauchte auch in Detective Conan auf. Das ist. Ja, der tauchte auch in Detective Conan auf. Da könnte man. In Episode 11 und 12 ist der ein toter Musiker auf der Mondscheininsel. Da gibt es auch schon einen Artikel im Wiki, den könnte man sich mal durchlesen, wenn Den man habe ja ich genaueres darüber geschrieben. wissen will. Ja. Ja. Ja? Oh, wusste ich nicht. Deswegen ist auch so schlecht. Kann man ja noch erweitern, wenn man das will. Da werden wir dann auch nachher nochmal drauf eingehen in Bezug zu Detective Conan, zwischen Kaito Kid und Detective Conan. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter mit Band 3 und da wird uns jetzt Michaela drüber informieren. Also ich habe mir Band 3 vorgenommen und beginnen tut er eigentlich mit dem ersten Kapitel, das heißt Krieg der Sterne. Und es beginnt tut, dass Kaito Kid eine Erkältung, also Kaito Kurama eine Erkältung hat und solange Kaito Kid auf Eis liegt, also nicht mehr aktiv ist. Und Kommissar Nakamori auf ihn eigentlich wartet, weil wenn Kaito Kid ja nicht wieder auftaucht, hat ja Nakamori keinen Job. Und dann bereitet also Kaito Kuroba mit Anko eine Weihnachtsfeier vor und dann kommt im Fernsehen, dass Kaito Kid eine Ankündigung geschickt hat und Kaito Kuroba findet heraus, dass es ja nicht seine Ankündigung sein kann und geht dann zum Diebstahl und findet heraus, dass der Besitzer, also geklaut werden soll ein Edelstein. Ein Stern von dem Mega-Edelstein auf dem Weihnachtsbaum eines Kaufhauses und Kaito Kid findet heraus, dass der Kaufhausdirektor diesen Diebstahl eigentlich nur erfunden hat, um die Versicherung zu prellen und mehr Kunden ins Kaufhaus anzulocken. Und dann kommt noch ein Scheindieb, also ein Mitarbeiter des Kaufhausbesitzers und im Kaito Kid-Kostüm und stellt dann den Stein und wird dann von Nakamori geschnappt und dann taucht Kaito Kid auf und nimmt den Stein dann an sich. Und dann sagt er noch zum Schluss, dass er Kommissar Nakamori erhalten bleiben wird. Im zweiten Kapitel geht's dann, taucht dann zum ersten Mal Sarubo Hakuba auf. Das Kapitel heißt der Meisterdetektiv. Und geklaut werden soll ein Bild, das heißt Adams Lächeln, soll sich in Bezug auf Mona Lisas Lächeln herstellen. Und beginnt tut das Kapitel eigentlich mit Schlittschuhlauf mit Anko und dann merkt Anko, dass Kaito Kid nicht Schlittschuh laufen kann und dann eigentlich ist er nur mit ihr Schlittschuhlaufen gegangen, damit er das Museum observieren kann und wird davon abgehalten. Dann bricht er halt eben ein, trifft auf Hakuba und klaut trotzdem dann das Bild und Hakuba findet heraus, dass Kaito Kid nicht Eis laufen kann, nachdem er Kommissar Nakamori mit einer Puppe abgelenkt hat. Ja, das dritte Kapitel heißt Das Phantom des Untergrunds. Da geht es um den Diebstahl eines Edelsteins und nee, einer Statue. Und Hakuba ist auch wieder dabei und schützt die Statue. Und da treffen erstmalig Hakuba und Kaito in so einem Untergrund, also unter der Statue zusammen. Und dann versucht Kaito Kid, die Statue zu klauen. Und das klappt nicht, weil Hakuba die Statue angebunden hat. Und dann flüchtet Kaito Kid ohne die Statue. Und in der Zeitung steht hinterher, dass Kommissar Nakamori die Statue mit seinem Leben beschützt hat. Im vierten Fall geht es dann um Jaiba und Kaito Kid. Und nee, stimmt gar nicht. Chris, einmal rausschneiden. Im vierten Fall geht es um der Anko-Notdienst, heißt das Kapitel. Und da warnt Anko Kaito Kid, also Kaito Kuro bei einer Schule davor, dass der Diebstahl nicht klappt. und dass er eigentlich den nicht machen soll. Und dann lädt vorher vorher lädt Hakuba Kaito Kid, also Kaito Koruba mit ein, den Diebstahl zu, beim Diebstahl bei zu sein mit Anko. Und dann ist Kaito, wird Kaito Kid am Tag des Diebstahls wird an Hakuba gebunden und dann klaut Akko den Edelstein statt Kaito Kid und Hakuba ist der festen Überzeugung, dass es zwei Kaito Kid gibt und denken und die Polizei denkt jetzt, dass Kaito Kid eine Hexe ist und Hakuba ist sich halt eben sicher, dass es das Kaito Kid einen Doppelgänger hat. Der fest überzeugt ist, dass Kaito Kid Kaito Koruba ist. Im fünften Kapitel geht es dann um Yaiba versus Kaito und die Serie wurde auch das Kapitel wurde schon als OVA in Detective Conan eingebunden in fast gleicher Form. Und da geht es um ein Schwert und Kaito Kid und da will Kid ein Schwert stehen und an so einem Kloster, also in so einem großen Haus und begegnet da den Einwohnern, sie der Familie und verzaubert die Frauen immer mit Kleidern und Rosen und kommt so zum Schwert durch. Die Polizei merkt das natürlich und will auch dann eingreifen, nur Kaito Kid hat dann trifft dann auf den jüngsten Mitglied der Familie und dann machen die einen Schwertkampf und es endet, dass Kaito Kid das Schwert nach einer kleinen Jagd fallen lässt vor Kommissar Nakamoris Augen und dann sagt noch ein Polizist, das ist ein Geschenk des Himmels und auf jeden Fall, das kann man sich auch als OVA mal anschauen. Ist sehr interessant. Das sechste Kapitel heißt Blue Birthday und da geht es um einen Saphir. Geht es um einen Saphir und der geklaut werden soll, aber Kaito Kid klaut ihn nicht, weil er davon abgehalten wird. Wie immer findet der Diebstahl statt. Kaito und zum Ich bringe mich noch ganz aus dem Konzept und Kaito Kid flüchtet aufs Dach und da trifft er auf die Mörder seines Vaters und wirft ihnen ein Duplikat zu und dann verfolgt er die und dann findet er raus, dass die den Stein der Pandora haben wollen, da dass die Trennung daraus ewiges Leben spenden soll, wenn man sie trinkt. Und dann testet Kaito Kid, ob das der Stein ist und dann lässt er ihn liegen und dann taucht die Polizei auf, weil an dem echten Stein ein Peilsender angebracht worden ist und dann flüchten die Gangster und Kaito Kid haut dann auch ab und an dem Tag hat auch noch Anko Geburtstag und da macht er noch Anko ein sehr süßes Geburtstagsgeschenk, da er leider zu spät zu ihrer Geburtstagsfeier kam. Und im letzten Fall geht es um den Green Dream, ein Smaragd. Der wird in einem Theaterstück vorgezeigt. Und am Anfang arbeitet er als Hilfskraft, also als Diener im Theater beim Aufbau und so und findet, dass eine Schauspielerin etwas sehr unfair behandelt wird, aber sie hat eigentlich nur Lampenfieber und dann während der Vorstellung geht er mit Anko hin, schaut sich das an und schaut sich auch an, wie Kommissar Nakamori versucht, den Stein zu schützen und dann stellt er ihn, hält ihn ins Licht, sieht, dass das nicht der Stein der Pandora ist und gibt den der Schauspielerin, die ein bisschen unterdrückt worden ist, in die Hand und sagt, dass sie eigentlich hier der Star ist und so endet das halt und dann haut Kaito Kid ab und somit endet der Band und der Band hat kein Zusatzkapitel wie manche andere Bände. Und der nächste Band macht Christian, also gebe ich an ihn ab. Yep. Dazu muss man sagen, dass der vierte Band in Japan erst 13 Jahre nach dem dritten Band erschienen ist, also ganz andere Zeit schon fast. Das ist ein ganz anderes Jahrhundert sogar, ja. Also deswegen kann es sein, dass die sich da ein bisschen unterscheiden von allen möglichen, weil... Aber es steht ja auch hinten drin auf den Bonusseiten, weil als Erklärung zu den 13 Jahren steht noch dran. Aber was lange währt, wird endlich gut. Also muss es natürlich gut sein, der vierte Band. Und es war auch der einzige Band, den ich noch bekommen habe und deswegen stelle ich ihn auch hier vor. Und da geht's dann los mit dem Kapitel Crystal Mother. Da habe ich mir gedacht, beim Durchlesen, das Ganze hast du doch irgendwo schon mal gehabt. Ja, das war nämlich das OVA 4, da kam nämlich das gleiche schon mal dran. Da ist Kaito Kid, erstmal nicht Kaito Kid, sondern nur Kaito. Dann Aoko in einem Zug drinnen und da möchte halt Kaito Kid einen, ja eben dieses Crystal Mother darstellen. Kristallmutter auf Deutsch. Keine Ahnung, kann kein Englisch. Auf jeden Fall, hat natürlich Inspektor Nakamori alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass er ihn nicht stehlen kann. Aber er weiß nicht selber, wo sich dieser Kristall befindet, sondern die Prinzessin, das ist glaube ich, die ihn besitzt, hat ihn selbst versteckt und trägt dann halt natürlich selber die Verantwortung und möchte ihn beschützen, weil das quasi so das Markenzeichen ist und der wertvollste Kristall aus Deutschland oder so, aus Europa. Und Aoko und Kaito sind auch in diesem Zug drinnen und dürfen sogar, und dann schaut sich Kaito in Ruhe an, wo sie diesen Ding versteckt hat. Dann kam natürlich ein Plüschtier in Frage, vielleicht ein Auge von einer Katze, die da rumläuft. Weiß man ja nie, wo sie den Kristall versteckt hat, aber dann hat er am Ende dann ging auf einmal das Licht im Zug aus, genau, dann hat er seinen Trick quasi gemacht, ging das Licht in dem Zug aus, dann standen auf einmal ganz viele Gläser mit Eiswürfel da, hat Kaito natürlich die Schuld gehabt, dann haben sie alle Panik bekommen, als das Licht wieder anging, weil sie das gesehen haben und die Prinzessin wusste, sie hat in dem Glas von Inspektor Nakamori den Kristall versteckt und dann haben sie den rausgesucht und dann als die Prinzessin ihn endlich gefunden gehabt hat, hat sie den in die Luft gehalten und Kaito hat ihr den aus der Hand geschossen und hatte dann quasi diesen Kristall. Dann war noch was mit dieser Organisation, die auch sein... Organisation, das wäre jetzt schon wieder Bezug zu Conan. die seinen Vater umgebracht hat. Da war dann noch so ein Typ da, ja, der hat dann den Sohn der Prinzessin gekidnappt gehabt und wollte den Kristall haben. Aber das Ganze hat sich dann am Ende ziemlich gut wieder aufgelöst und quasi Happy End oder und Kaito hat den Kristall. Also eigentlich kein Happy End. Aber für Kaito Kid Happy aus End. Aus der Sicht von dem Dieb natürlich schon. Okay, dann das nächste Kapitel ist der Red Tier. Das war noch nicht im Anime, ist nicht erschienen, also war was Neues für mich. Das ist irgendwie der größte Rubin der Welt. Was auch immer. Die Besitzerin ist Miss Judy, die Anführerin von so einer Zaubererbande. Hopper oder sowas, Hopper-Bande heißt es, genau. Und diesen Rubin hat sie halt von ihrem Vater, James Hopper, der tot ist. Und nicht Kid möchte dieses Mal diesen Rubin stehlen, sondern wieder diese dubiose Organisation oder ein Typ, so ein mysteriöser Typ möchte den stehlen. Und Kid rettet eben dann, und so weit sind wir noch nicht. Kid möchte das natürlich verhindern irgendwie, aus irgendeinem Grund. Und dabei, diese Organisation möchte halt dann, dieser Typ da möchte Judy erschießen, hat versucht Judy zu erschießen, um an diesen Rubin zu kommen. Und Kid wirft sich dann vor sie in Verkleidung von einem Angestellten, wirft sich vor sie und wird dann quasi angeschossen. Hat er aber eine schusssichere Weste an, weil er nicht lebensmüde ist. Wäre ja ziemlich doof, wenn er sich dadurch selber umbringen würde. Und geht dann ganz glimpflich aus und kann so den sie retten, also Miss Judy retten und den Juwel retten. Das Ganze wird dann noch ein bisschen brenzlicher dann am Ende und noch ein bisschen spannend. Aber dann am Ende hat Kaido Kid den, das Geheimnis dieses Rubins gelüftet. Denn der hat ein Feuerzeug unter den Rubin gehalten und dann hat es Reflektionen an die Decke gegeben. Da waren Bilder von Miss Judy in ihrer Kindheit dann dran. Und dann hat sie sich daran erinnert, wie viel Spaß ihr die Zauberei gemacht hat und hat gesagt, sie wird es mit der Zauberei noch einmal probieren. Also war ziemlich raffiniert, dieser Rubin dann. Und dann war auch irgendwie klar, dass Kid den nicht stehlen wollte, sondern der wollte da eigentlich nur Gutes. Okay, dann geht's weiter im nächsten zwei Kapiteln. Also es ist auf zwei Kapitel aufgeteilt. Das heißt Black Star, Teil 1 und Teil 2 jeweils. Und das kam auch schon mal in den Animes dran. In der Episode 235 in Deutschland und in Japan im Special 219. Also da ist, da wird nicht nur über diesen Manga-Kapitel geredet, sondern in dem Anime wird dann, geht der Fall noch ein bisschen weiter dann. Auf jeden Fall, da möchte Kaido Kid, hat wieder eine Ankündigung geschrieben, ja, er möchte einen Turm stehlen. Das lässt sich natürlich schwer bewerkstelligen, aber da kam dann irgendwann die Polizei und so drauf, dass der anscheinend die Zeige oder das Ziffernblatt oder so stehlen möchte. Okay, das geht dann damit los. Kaido Kid verkleidet sich, also knockt einen Polizisten aus, verkleidet sich als dieser Polizist und nimmt quasi die Uniform an, die Ausweise und sowas und hat damit quasi freien Aufenthalt und kann überall rumlaufen und hat einen Mantel und den Hut von Kaido Kid in der Hand, trägt er in der Hand und hat per Polizeifunk durchgegeben, dass er quasi die Verkleidung von Kaido Kid gefunden hat und wird damit in den Turm bestellt, den er vorhat zu stehlen, in Anführungszeichen den Sturm zu stehlen. Und ja, dann wird er halt reinbestellt, wird nach seinem Namen, Geburtsdatum gefragt, ob er auch wirklich ist. Und wird dann gefragt, ob wird dann nach seiner also hier überschneidet sich hier unterscheiden sich Anime und Manga. Habe ich ganz genau nachgeschaut. Im Manga wird er nach seiner Ausweisnummer gefragt. Nee, Führerscheinnummer gefragt und im Manga nach seiner Ausweisnummer. Also es kann nicht sein, dass es vertauscht ist. Auf jeden Fall ist das ein Unterschied. Auf jeden Fall weiß er dann, der Kaido Kid weiß dann die Nummer auswendig, die ja normaler Mensch gar nicht wissen würde. Ich würde jetzt meine Ausweisnummer auch nicht so aufsagen können. Und dadurch enttarnt quasi die Polizei, dass es eher Kid ist. Dass er Kid ist und sich verkleidet hat. Und dann befindet sich Kid quasi, also wird ständig gejagt dann von der Polizei. Und dieser Einfall, ihn nach seiner Ausweisnummer bzw. Führerscheinnummer zu fragen, kommt von Shinichi, der im Hubschrauber über dem Turm kreist. Zu dem Bezug kommen wir dann später nochmal. Warum kommt dann auf einmal ein Detektiv, ja, der anderweitig schon bekannt ist. Und ja, eben dann wird Kid durch den Turm gejagt und landet letztendlich beim Ziffernblatt. Da hat er ein Rätsel auf das Zifferblatt geritzt und Inspektor Nakamori kommt als erster dann hoch und entdeckt Kid und muss natürlich dann versuchen, das Rätsel zu knacken. Ist quasi Kids Auftrag. Und als Trick, damit die ganzen Zuschauer, die sich vorm Turm versammelt haben, nicht sehen, dass Kid ist am Ziffernplatz ein Rätsel eingeritzt hat und eigentlich noch die Zeiger da sind, war dann auf einmal wegen einer Nebelwolke am Turm und dann kam eine Leinwand runter. Das haben natürlich die Zuschauer nicht gemerkt, dann kam eine Leinwand runter und da wurde dann das Zifferblatt darauf projiziert, wie es nicht mehr da war. Also da haben dann wirklich die Leute gemeint unten, Kid hat jetzt auf einmal diese wahrscheinlich tonnenschweren Zeiger geklaut. Also da haben dann alle doof geschaut. Tonnenschwer. Ja, wahrscheinlich schon. Wie hat er das denn gemacht? Weiß er nie. Man weiß ja nie, also hat er auf einmal geklaut, haben natürlich diese Schaulustigen dann gemeint. Aber Shinichi ist dann mit dem Hubschrauber, in dem Megure und Shinichi saß, sind ein bisschen näher hin und dann hat es ein bisschen so geflackert. Da merkt man dann, dass die Leinwand halt eher unstabil war und dann quasi so geflackert hat. Und dann hat er das gemerkt, hat die Waffe von Megure genommen und die Leinwand abgeschossen und sie runtergeschossen. Und dann ging Kid mit der Leinwand zu Boden und ist quasi in der Menge untergetaucht und war nicht mehr auffindbar dann. Ja, und dann hat er noch, ja, war es dann schon so ziemlich, hat dann die Zeiger natürlich nicht geklaut gehabt. Die waren dann immer noch da, waren Rätsel eingeritzt, aber das Komplizierte daran war, dass er aber sein Ziel erfüllt hatte. Darauf kam dann Shinichi. Weil er das Rätsel reingeritzt hat, musste die Polizei für die Untersuchung diesen Turm quasi erstmal beschlagnahmen für die Ermittlungen. Und die Umsetzung des Turms konnte nicht stattfinden, wie sie eigentlich stattfinden solle, weil der gleiche Turm sollte in einem Freizeitpark verlegt werden. Und das hat er dadurch verhindert. Und der Turm wurde quasi, das war wie also wohltätiger Zweck, dass er noch den Leuten erhalten bleibt, dass sie den anschauen können. Und dann hat sich während dieser Ermittlungen herausgestellt, dass die Diamanten nicht echt waren, die auf den Zeigern waren, und somit konnte die Stadt den günstig kaufen, den Turm, und dann hat die Allgemeinheit den Turm behalten können. So, dann geht's schon zu den nächsten beiden Kapiteln. Golden Eye heißen die. Nee, hat nichts mit James Bond zu tun. Fällt mir gerade ein. So heißt das Kapitel und da geht es auch wieder hier um einen Edelstein und in einer goldenen Fassung, also zu einem Ring dann quasi geschmiedet. Und ja, Kaido wurde von Chad Noir herausgefordert, das ist ein Franzose, diesen zu stehlen, bevor es er tut quasi. Also, und die Herausforderung war halt so, Kaido Kid hat wieder was gestohlen, hat neben sich jemanden fliegen sehen, das ist ja nicht ständig so, dass er, wenn er rumfliegt, neben ihm noch jemand fliegt. Ja, da war dann noch so ein Franzose, schwarz gekleidet, schwarzer Flugdrache, was auch immer, mit dem er da rumfliegt, Hängegleiter genau. Und der wurde halt von ihm herausgefordert, diesen Golden Eye zu stehlen, bevor es er tut, zu einem Duell. Kaido fand das nicht so, wollte er eigentlich den gar nicht stehlen, sondern tat es quasi nur, um seinen Ruf aufrechtzuerhalten, weil jetzt in der Zeitung halt steht, dass er herausfordert und so, und das kann er nicht auf sich sitzen lassen, dass er da verliert. Ja, dann, das war dann ziemlich verzwickt, das Ganze. Inspektor Nakamori hat den Ring dann bekommen an seinen Finger, also er sollte ihn dann direkt schützen und ja, aber der den Ring gehört, der hatte nicht die Absicht, ihn an den Ring von Inspektor Nakamori zu stecken, das wäre zu auffällig gewesen, sondern an die Krawattennadel von Inspektor Nakamoris Krawatte hing er dann letzten Endes. Und das hat Kaito Kid von Anfang an quasi durchschaut gehabt und hat quasi Chad Noir komplett hinters Licht führen können. Das war ein Hin- und Herspiel, dann wer eigentlich an Führung war bei diesem Duell. Aber das war dann letzten Endes Kaito Kid, der aber dann Chad Noir den Ding über diesen Ring überlassen hat, weil sie aus anderen Gründen gehandelt hat, als nur quasi Show und dem Duell. Es war dann wieder ein tieferer Grund. So, dann geht's. Ja, damit ist der Fall dann auch beendet. Dann kommt das letzte, die letzten beiden Kapitel heißen dann Dark Knight. Und die beginnen damit, dass Kid auf der Flucht ist und irgendwie in der Patsche steckt. Und da hilft ihnen dann ein anderer Dieb namens Nightmare, ein bekannter Krimineller. Der hilft ihnen dann zu entkommen. Und Nightmare ist dafür bekannt, dass er sich mit anderen Dieben verbündet und mit ihnen Sachen stiehlt. Aber das Mysteriöse dran ist, dass alle, die sich mit Nightmare verbündet haben, entweder tot aufgefunden wurden oder sich der Polizei gestellt haben. Nee, nicht gestellt haben, sondern von der Polizei dann verhaftet wurden. Also kein gutes Omen für Kaido. Und aber der hat sich dann drauf eingelassen. Der konnte ja dann irgendwie nicht anders, weil er ja von ihm geholfen wurde auf der Flucht. Und als das dann bekannt wurde, dass Nightmare mit Kaido Kid was stehlen wird, war dann Interpol da. Ja, wofür steht Interpol? Das ist halt so eine internationale Organisation, die Verbrechen Police, aufklärt. Irgendwas. Pol, vielleicht für Police und Inter für International. Oder wie soll ich das verstehen? Ja, irgendwie sowas. International Police Organization, irgendwie sowas steht im Manga drin. Und von Interpol kam da eben nicht nur die Polizei, hat mit Inspektor und Nakamori dann eine Riesenarmee aufgetrieben, sondern auch Interpol hat die ganzen Leute mitgebracht. Da war dann eben ein Jack Cornell, der das Ganze geleitet hat. Wie eben Inspektor Nakamori das tut. Und Jack hat dann auch noch sein Kind mitgebracht. Kendo heißt der. Und die sollten dann eben auch wieder irgendeinen tollen Edelstein stehlen. Und das hat dann eben Nightmare und Kaido zusammen durchgezogen, das Ding. Aber das Ding war jetzt nicht, das war jetzt nicht so spektakulär, sondern das Einzige war dann am Ende, dass Kaido diesen Nightmare als Jack Cornell enttarnt hat und er halt die Sachen stiehlt wegen seinem Sohn, weil er eine OP braucht unbedingt. Und eben durch die ganzen Diebeszüge hat er viel Geld angehäuft. Und am Ende hat Kaido das dann alles so hinbekommen, dass der Sohn Kenta glaubt eben, dass also nicht herausgefunden hat, dass sein Vater eben in diesem Diebeszug mit verwickelt war, weil er eben so in seinem Vater das Vorbild gesehen hat. Also so eine Tragödie quasi, weil sein Vater dann eben der Böse war. Und das wollte Kaido nicht offenbaren. Und damit ist nämlich dann der vierte Band auch schon zu Ende. Danach kommen noch ein paar Bonusseiten, aber die sind jetzt nicht so der Rede wert. Aber er war insgesamt ein ziemlich guter Band. Ich kann den jetzt nicht mit den anderen vergleichen, aber ansonsten gut. Und dann kommen wir schon zum Zusammenhang zwischen dem Kaido Kid Manga und dem Detektiv Conan Manga, weil der zu öfteren drin auftaucht, Conan. Ja, und das war natürlich vorhin dem Fall mit dem Black Star der Fall. Da war Shinichi ganz groß dabei und hat Kid ziemlich in die Enge gelockt. Leider war Inspektor Nakamori nicht ganz so kooperativ, aber auf jeden Fall war dann dieser Shinichi dabei und war mit aktiv und ja, ich weiß jetzt nicht von der Zeit her, auf jeden Fall, da ist ja der Conan-Manga schon erschienen in Japan und war das dann natürlich der perfekte Zusammenhang. So, ist in euren Bändern vielleicht noch Shinichi aufgetaucht? Habt ihr noch was Nein. dazu zu steuern? Nee. Ja, bei mir passiert nichts, was man mit Detective Conan in Zusammenhang bringen könnte. Nein, das war Dazu da. beizu zu steuern den. Das war, glaube ich, nur in Band 4, da war der taucht er als einziges auf. Aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das mit Keiji Asu war bei mir als einzige Verbindung zu Detective Conan. Aber ich glaube, bei Michaela war noch das mit Hakuba, genau, der taucht ja auch in Episode 479 oder so auf. Aber wo war das? Ja. Ja, und nicht in, keine Ahnung, aber nicht nur nicht nur Hakuba kommt auch vor, sondern auch das Yaiba vs. Kaito auch als OVA ausgestrahlt worden ist, damit Conan und eigentlich hat da Conan in der OVA nicht viel an der Sache geändert, aber der ist dann einfach auch mit aufgetaucht. Ja, okay, dann war das schon quasi der Zusammenhang. Aber insgesamt gibt Ja, okay, dann war das schon quasi der Zusammenhang. Aber insgesamt gibt es ja auch noch einen großen Zusammenhang, denn Kaito Kid hat ja des Öfteren auch Gastauftritte in der Serie Detektiv Conan, weil ja beide Serien auch von dem gleichen Zeichner erstellt wurden. Kaito Kid eigentlich zuerst, Band 1 bis 3, dann Detektiv Conan und zwischendrin kam noch mal Band 4 nachgereicht, wie wir ja gerade eben schon zwischendrin mal gehört hatten. Ja, da wurde Kaito Kid ja immer in die Serie Detective Conan integriert und dann kam er irgendwann nochmal alleine in einem vierten Band dazu. Ja, da stellt sich natürlich gleich die Frage nach einem fünften Band, ob es jetzt vielleicht noch einen Nachfolgerband zu Band 4 geben wird. Ja. Ja. Ja, ich hoff's ganz sehr, weil seit ich am Morgen bin ich ein großer Kaito Kid Fan. Also ich kann ja mal sagen, ich finde die Bände jetzt nicht gerade so sonderlich interessant. Ist natürlich ein guter Manga abseits der Serie Detective Conan, der auch ein bisschen Bezug dazu hat, siehe Band 4. Aber also mich flashen die Dinger jetzt nicht so unbedingt, sondern sind nett, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ich lese da lieber die Serie Detective Conan selber. Das ist mir mehr so wie Short Stories oder sonst irgendwas, was dazugehört. Aber ich will die jetzt nicht niedermachen, sondern die sind nicht schlecht, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt, zumal ich auch mit Band 2 angefangen habe, wo es gerade nicht so spannend losging. Ja, große Story. Ich glaube, ich sollte mal lieber Band 4 in die Hand nehmen und den lesen, da geht's ja schon ziemlich heiß her. Ich find's gut halt, dass man mal hinter dem ach so coolen, begabten Kaito Kid halt mal sieht, wie tollpatschig und was für Probleme Kaito Kuruba halt hat. Das finde ich schön. Toll. Ich finde jetzt irgendwie mittlerweile, finde ich, glaube ich, alle bei Detective Conan, wo 17 sind, toll. Ja, glaubt ihr denn, dass es realistisch ist, dass jetzt Gosho noch einen weiteren Band bringt? Also würdet ihr glauben, dass er seine Arbeit an Detective Conan jetzt auf einmal unterbricht, um dann noch einen fünften Band reinzuschieben? Glaube ich eher Ich denke weniger. schon. Oder er zeichnet, wenn er mit Con fertig ist, macht er noch einen fünften Band. Sollte er jemals mit Con fertig werden. Ich hoffe, ich muss gerade 13 Jahre drauf warten, so wie die anderen Leute auf den vierten Band gewartet haben von Kaito Kid. Ich meine, in Foren geht es jetzt auch ziemlich heiß her, dass da alle nach einem weiteren Band, ja, dass sie alle einen weiteren Band wollen. Also, meine Meinung dazu ist einfach, dass ich den nicht unbedingt bräuchte, genauso wie Band 4, den hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Aber ich fand den vierten Band, jetzt was ich gerade eben gehört habe, habe ihn ja noch nicht gelesen, aber ich fand das schon ziemlich interessant, was da alles an Neuerungen und so reingebracht wurde, auch dass Shinichi auftauchte. Und da könnte ich mir dann doch gut vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwie im fünften Band irgendwelche abstrakten Treffen oder so geben könnte, zum Beispiel auch mit Aihaibara oder Kogoro Mori oder so, könnte man ja alles gut reinbringen. Das Oder Heiji. ja, genau. Da stellt sich natürlich dann aber die Frage, ob das nicht so eine große Verbindung dann auch zu Detective Conan wird, dass sich die beiden dann zu sehr vereinen. Also da müsste dann Gosho mal gucken, was er dann daraus Außerdem, es macht. wird höchstwahrscheinlich eher ein fünfter Ja. Band rauskommen, weil die Sache mit der Organisation, also mit den Bösenwichten in Kaito Kid ja auch noch nicht geklärt ist. Na, er könnte aber auch ein Open Ending lassen. Ja. Oder er handelt Genau. irgendwann mal ganz, ganz beiläufig in Detective Conan ab. Ja, da laufen auch die Diskussionen in unseren Foren, dass da irgendwie die Organisation dahinter steckt und so, aber Dafür sind die zu unorganisiert. Ich das ist glaube, auf die jeden Organisation, wenn ich meine, die erfinden Gifte und was ich was. Ich glaube, da sind sie nicht so scharf auf Pandora. Ich glaube, das ist einfach das Fall falsche als Motiv. ich kann jetzt mal als Unerfahrener kann ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube, Michaela hat da irgendwas gesagt in Band 3, dass da irgendwie eine Organisation oder so auftauchte, Ja, die da. in Band 3 taucht die Organisation auf, also die Hintermänner, die den Toshiya Kuruba ermordet haben. Tauchen die dann auch nur Ja. namentlich Bei oder? mir kommt die ja auch dran, die Organisation Ja, bei mehrmals. mir kommt nur der Name Snake vor. Ach, und bei mir tauchen die nicht auf. Das war natürlich wieder typisch. Jetzt habe ich den Band ganz umsonst gelesen, so mehr oder weniger. Ja, ist dann natürlich. Ja. Dann gibt es natürlich noch die große Diskussion um ein Anime. Es wurde ja jetzt neuerdings eine Anime-Umsetzung des Kaito Kid-Mangas ist angekündigt. Für den 17., 18. und 25. April 2010 soll es angeblich neue Folgen bereits in Produktion gegeben haben und die sollen dann an diesen 3 Tagen veröffentlicht werden. Da laufen auch schon wieder die Diskussion hoch und man hofft natürlich, dass da neue Episoden rauskommen. Bekannt ist bisher offiziell noch nichts, aber ja, man hofft natürlich immer weiterhin, vor allem die ganzen Kaito Kid-Fans, dass da auch mal Kaito Kid in bewegter Form oder animierter Form auf unsere Bildschirme kommt. Ja, findet ihr das denn toll, dass da jetzt der Anime umgesetzt wird oder braucht ihr ihn eher nicht? Ja, natürlich finde ich Doch, das toll. unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, ja. Ich muss hier einfach mal die Gegenposition dazu machen, dass ich einfach mal, also ich finde das natürlich wieder eine nette Dreingabe, aber ich brauche es auch nicht unbedingt. Doch, ich finde es gut, das ist mal eine Abwechslung. Muss sein, Pflicht. Außerdem, dann hat man das mal Schon. in Farbe. Ja. Ja, jetzt so nach Und ich 20 krieg vielleicht Jahren. endlich, wo man Kaito geht von oben bis unten sieht und nicht mit Gesicht. Dann gleich als Desktop-Hintergrund einrichten, ne? Nee, das. Ich merke schon, wir kommen jetzt hier mehr oder weniger ins Outro. Ja, dann würde sich jetzt überhaupt lohnen, jetzt den Anime umzusetzen? Glaubt ihr, dass da viele Leute anspringen würden? Ja, also ich Ich auf auch. jeden Fall. Ihr drei seid euch jetzt Ich heute schau also den auf jeden einig. Fall. Da muss ich. Habe ich. Na, aber Kaito Kid ist genauso wie alle 17-Jährigen. Der Staffel ist irgendwie voll der Weiberheld. Und deswegen glaube ich, und das ist glaube ich auch also bei den weiblichen Zuschauern kommt es glaube ich auch so an. Und deswegen, ja, das ist ungefähr dann best so beliebt wie Heiji-Folgen, würde ich mal sagen. Vor allem, weil die halt noch seltener sind. Ihr mit eurem Heiji mal. Aber Kaito Kid kommt ja natürlich auch im Original Detective Conan Manga, Anime vor. Da seht ihr den also auch animiert. Ist das denn jetzt überhaupt nötig, jetzt hier noch die ganzen Ach, Kaito Kid-Bände umzusetzen? wir sagen ein extra Anime ist Schwachsinn, weil ich meine, die Hälfte ist eh schon verfilmt, beanimiert. Ja, das könnte man. Ja, vor allem war ja auch der eine Dings da, diese eine von Christian irgendwas, war ja auch in Episode 219 schon mal, oder 235 schon mal abgegriffen, glaube ich. Ja. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das jetzt in den Detective Conan, in die Detective Conan Serie alles integriert. Das finde ich aber auch nicht besonders gut. Also. Oder wie die anderen Fälle als OVAs rausbringt. Nee, das ist noch schlechter. Das würde ich dann eher in den Anime integrieren. Zumal ich ja auch gar nicht hier, die ganzen OVAs und sowas, die kommen ja alle eigentlich so regulär gar nicht nach Deutschland. Da finde ich ja schon sinnvoller, dass hier die ganzen. Das ist ja wohl wahrscheinlicher, dass hier die Episoden nochmal veröffentlicht werden. Also ich würde das eher dann in den Anime einbauen, dann hat man auch vielleicht nochmal einen Anreiz, das zu gucken. Joa. So, dann fangen wir jetzt. Ja, dann würde ich sagen, sie wird jetzt hier mit dem Outro. Und dann fangen wir natürlich wie jede Woche erstmal damit an, was wir denn alle in den vergangenen Wochen so gemacht haben. Oder jetzt die vergangene Woche, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, was wir in der vorigen Woche gemacht haben. Ist also nicht mehr nötig, dass wir es jetzt hier alles erzählen. Und ich merke schon, ich komme gar nicht mehr raus. ja, vergangene Woche. Ich hatte Joa. Ferien. Also ich hab. Ich ja, auch. ich musste noch zur Schule gehen, aber ich hab da jetzt die neue Pokémon-Edition bekommen. Fange ich gleich mal an mit letzter Woche. Da habe ich natürlich rund um die Uhr einfach nur gezockt und bin schon in Johto durch, hab 8 Orden, Pokéliga durch und 2 Orden aus Kanto, wo mir jetzt noch 6 Orden fehlen. Das muss ich dann heute Nacht nochmal durchziehen oder so, irgendwann. Weia. Wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Da habe ich bestimmt noch einige Jahre mit zu tun, bis ich da alle hab. Ja, was habt ihr denn letzte Woche gemacht? Ich war shoppen und Japan. Japanische Lebensmittel einkaufen. Ja, bin ich jetzt dran? Ja. Perfekt. Ja, mach ruhig. Ich habe übrigens von deinem Pokémon, da habe ich voll die Anzeichen gesehen, weil ich war nämlich am letzten Freitag in Nürnberg einkaufen und dann sehe ich hier irgendwelche Pokémon-Flyer auf dem Boden liegen und komischerweise musste ich dann irgendwie an Philipp denken, weil der von dem Pokémon drauf gewartet hat aufs Release und ich war eben an dem Tag in Nürnberg, als der Pokémon-Band rausgekommen ist frisch und ja, das. Spiel, nicht der Band, Spiel. Ja, Spiel, ja. Spiel rausgekommen ist und dann habe ich schon mal die kompletten Anzeichen gesehen davon, von dieser Pokémon-Sucht. Das ist jetzt ja gerade wieder sehr aktuell. Also ich glaube, bei einem Internetfachhandel mit A am Anfang, kennt wohl jeder. So, da nach sind so einem Fluss benannt, ne? Genau. Okay. Da sind die ganzen Spiele alle schon ausverkauft. Also ich habe da Glück gehabt, dass ich das schon vorbestellt hatte. Ich glaube, wenn du da jetzt noch was... wenn du da jetzt noch eins bestellen willst, für 25 Euro übrigens runtergesetzt, um von 39 auf 25 Euro, also 14 Euro sparst du da, da kriegst du jetzt im Moment gar nichts mehr. Also da habe ich Glück gehabt, dass ich mir das vorbestellt habe, dann... Ja, also wie gesagt, ich bin dieser Sucht entkommen, ich bin diesem Hype komplett ausgewichen und ich würde auch nicht meine freie Woche, die ich jetzt mir jetzt Urlaub genommen habe von der Arbeit, würde ich jetzt auch nicht dafür verwenden, den ganzen Tag Pokémon zu spielen. Naja, ich habe ja Ferien und das passt ja eigentlich einigermaßen. Ich habe ja keine Ferien. Doch, jetzt habe ich Ferien. Ach so, ja, okay. Letzte Woche gab es ganz viele Arbeiten und so und dann habe ich mal das Lernen ausfallen lassen, ein bisschen gespielt. Ja. Ich war am Dienstag in Nürnberg und wollte mir die Kaito Kid Bände kaufen, die gibt's aber nicht. Weder das Viertel noch irgendwas anderes und deswegen habe ich mir einfach vier Detektiv Conan Bände gekauft. Ja, Moni war auch in Nürnberg. Wow. Ich war auch wieder in Nürnberg. Ja. Habt ihr euch nicht getroffen, so ein Mist. Nein, Christian hatte kein Geld mehr. Also ich wäre jetzt nicht nochmal einkaufen gegangen. Dazu habe ich wirklich. Ja, ich bin zu oft eingekaufen gegangen. Ich bin zu oft in Nürnberg gewesen, genau. Ja, ich habe mir die Mangas gekauft und zwei Lipglosse. Das hat sich sowas von rentiert, dass ich nach Nürnberg bin. Ja, ich bin zwar übrigens dran mit dem Erzählen eigentlich. Ja, jetzt nicht mehr, doch. Jetzt bin ich dran. Und dann, genau, dann war ich ja einkaufen so weit, ne? Und dann habe ich hier dieses Pokémon, jetzt bin ich allen Pokémons ausgewichen, die ich gesehen habe. Das dritte Mal, du musst das doch mal erzählen. Ja, und dann hatten wir am Wochenende Konfirmation von meiner Schwester. Boah, das war ja dann wieder voll, hatte ich wieder voll PC-Entzug, den ich dann die Woche nachholen musste, weil es geht ja mal gar nicht. Und ja, wenn man sich schon eine Woche frei nimmt und ja, dann habe ich auf meinen Kaido-Kid-Band gewartet und gewartet, bis der Postbote an der Tür klingelt und das Amazon-Paket in der Hand. Alter, ist ja doch gesagt. Gleichwerbung. Und dann, weil da stand da. Ja nicht. Die ist direkt die Werbung. Hey, komm, fragen wir mal, ob wir dafür Geld kriegen. Weil die sind ja im Auto. Hey, fragen wir mal, ob wir dafür Geld bekommen. Das ist doch. Und dann stand. Ja. So ein Mist, das nicht geschnitten wird. Auf jeden Fall, da standen da noch drei Exemplare, dann habe ich mir das nämlich sofort bestellt, nicht, dass das noch ausverkauft wird und ich möchte ja top informiert sein beim Conancast. Und dann habe ich mir das bestellt und dann auf den Postboden gewartet und dann, ja, dann habe ich diesen Band in der Hand gehalten, endlich. Und dann habe ich mir das am Stück durchgelesen und dann war es... angebetet und so, ne? Mhm. War es schneller vorbei, als ich drauf gewartet habe. Also... Aber es war gut, es kam mir lang vor. Hast du übrigens gleich eine ganz gute Überleitung gemacht zu, würde ich euch mal fragen, was ihr denn überhaupt alles für Kaido Kid Bände habt. Habt ihr, wer von uns hat denn überhaupt Band 1? Ich! Wann gekauft überhaupt? Vor ein oder zwei Jahren. Sicherlich schon. Ja, die sind momentan nicht ziemlich ausverkauft, da würden sich im Forum... Ich habe mir letztens mein Buch im Bücherladen geschnappt. Extra noch, ist die Mitarbeiterin extra noch im Lager gewesen. Ich habe Band 2, 3 und 4, von dem ich nur Band 2 jetzt hier notgedrungen für den Cast gelesen habe. Aber Band 1 kriege ich nirgendwo mehr, da kann ich auch mal diesem Internetfachhandel, habe ich mal geguckt. Da kriegst du das nicht für unter 20 Euro als... Internetfachhandel. Bitte dieser Fluss, oder? Nicht für unter 20 Euro kriegst du das da. Ja, genau, den meine ich. Das ist nicht für unter 20 Euro. Das ist sehr schade. Ja, dann habe ich nämlich Michaela, genau, sie hat mir dann angeboten, noch zu suchen nach dem Band 1, 2 und 3, weil die so selten sind und wir, und Moni hat die auch nicht, genau. Ja? Und ich auch nicht. Du hast doch 2, 3. Ja, aber 1 nicht, das ist ja gerade der wichtigste. Auf jeden Fall, wir suchen dringend danach, wenn irgendein Zuhörer noch ein doppeltes Exemplar hat oder noch verkaufen möchte, günstig. Wir freuen uns. Oder genau, wenn jemand was findet oder irgendwo noch verstaubt in den Dachboden liegt und ihr braucht es nicht. Naja, so verstaubt kann es noch gar nicht sein. Oder wenn ihr den Band habt und einen Scanner, dann könnt ihr auch gerne hier ein bisschen und euch einen Tag frei nehmen und da alles einscannen. Da hatte Christian ja auch schon vorher mal die Idee, dass alles, dass Michaela das machen sollte, aber die hat leider keinen Scanner, so ein Mist. Ja, so Scanner ist doch gar aber, nicht so teuer. Aber das ist ja aber, alles nicht so erlaubt und so. Und. Nee, oh, schade. Das machen wir natürlich nicht, weil wir als Kaido Kid und Conan-Fans investieren natürlich gern ein bisschen Geld. Aber 30 Euro sind da wirklich die über der Schmerzensgrenze. Na, ein Film kostet auch so viel. Da sagt man nichts. Aber genau die neueste Information, ey, jetzt muss ich aber doch mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Bei Bücher.de habe ich gesehen, das war jetzt ein bisschen krass, oder? Bei Bücher.de. Auf jeden Fall, da stand da, dass der bei Band 1 und 3, also bei 2 nicht, aber bei 1 und 3 stand da, dass die Vorbereitungen für den Nachdruck eigentlich laufen. Also ich weiß nicht, ob man dieser Information jetzt da richtig Glauben schenken kann, aber auf jeden Fall, bei mir hat es ein bisschen Optimismus geweckt. Also, und dann Google Catch vor 2 Jahren, was stand da drin? Nachdruck wird vorbereitet. Nee, das hoffe ich natürlich nicht, dass es so ist, aber wäre schön, wenn ich die Information von Amazon bekommen hätte. Lohn wird sich auf jeden Fall, das muss man mal sagen. Ich würde da auf jeden Fall, Band 1 würde ich zuschlagen und mir gleich so 50 Exemplare bei mir bunkern, damit ich die dann in 10 Jahren ganz teuer verkaufen kann. Ja, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal weitermachen mit dem kommenden Thema nächste Woche. Am 11. April kommt der nächste Conncast offiziell raus oder soll er rauskommen. Daran geht es dann um die Jagd nach Kaido Kid und warum er den seinen Widersachern immer wieder entwischt. Da haben wir auch noch einen Stargast für eingeladen, den wir hier noch, jetzt noch nicht nennen werden, damit ihr auch alle schön einschaltet. Ich weiß dann ihn nicht könnt mal. Ihr dann Da könnt ihr dann mal reinhören und dann euch über Kaido Kid in der Serie Detective Conan informieren. Ich muss mal gucken, ob ich dann auch da anwesend bin, denn ich bekomme kommende Woche Besuch von Michaela, die am gleichen Tag übrigens auch Geburtstag hat. Da kriege ich bestimmt Ärger, wenn ich da mitmache. Müssen wir mal gucken. Ach, das kommt kein Ärger, keine Sorge. Solange du mich mitmachen wenn, lässt. Wenn, dann sind wir beide gemeinsam dabei, das muss ich auch nochmal sagen. Ja, wie ihr bereits wisst, haben wir ja diesen Monat unseren Kaito Kid Monat, da ja am 17. April der Band in Japan rauskommt. Nee, nicht der Band, sondern der Kinofilm. Der wird in Japan erscheinen am 17. April und da haben wir sogar einen Livecast für vorbereitet, den wir dann wahrscheinlich am 17.04. online stellen werden, um 18 Uhr oder so. Nur die Frage ist, wer da mitmacht, weil wer möchte sich die Informationen zu Film 14 spoilern? wer hat da Interesse? Ja, ihr könnt uns ja mal im Forum schreiben, wer dann da. Ob das Sinn macht, ja, ob es jemand anhören will, weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Moni, du bestimmt auch oder sowas. Oder Michaela, weil ich möchte den Film, ich möchte die Spannung bis zum Schluss behalten und dann bis ich den Film. Ja, wir werden darin ja auch nicht um den Film selber reden, sondern einfach mehr so unsere Hoffnungen und Vorinformationen und so mal nochmal so aufbereiten und noch erste bekannte Informationen vielleicht ja, und Spoiler mit reinbauen. Ja, geringe Spoiler. Ich denke mal nicht, dass die gleich am ersten Tag da kommen werden. Also wir machen da mehr so eine Sendung darum, was dann alles passieren könnte und was dann schon bekannt ist. Ah ja, okay. Also keine Sorge, liebe Conan-Cast-Hörer hier. Ihr werdet nicht zu früh gespoilert. Ihr könnt noch so lange gespoilert werden, bis der Film auch in Deutschland erscheint. Die Garantie geben wir euch. Piep, piep, piep, News-Ticker. Wenn ihr jetzt euch noch Band 4 auf Amazon bestellen wollt, beeilt euch, jetzt sind es nur noch eins, weil ich habe mir jetzt meinen bestellt. Eiskalt, ne Moni. Jetzt gibt's nur noch eine. Eiskalt, ne Moni, auf die Wände weg. Schon. Ja. Dann kann ich euch nochmal über unseren Conancast-Account informieren. Da gibt's bei Skype jetzt einen Account, der nennt sich Conancast, alles klein, und den könnt ihr dann vielleicht mal hinzufügen. Da könnt ihr dann beim Livecast anrufen und euch auch direkt in das Geschehen integrieren. Joa. Soweit dann das zum Livecast. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche. Ich hoffe mal, dass ich da wieder mit dabei bin, dass ich hier keinen Ärger krieg. wenn ich dann da mitmache. Wenn wir dann da gemeinsam mitmachen. Oh weia, ob das so produktiv ist, ich weiß Sonst schmeißt du das einfach. Ja, dann geht's dann rennen um Kaito Kid und dann. Genau, sehen wir uns dann, hören wir uns dann nächste Woche wieder, hoffe ich mal. Und dann würde ich an dieser Stelle einfach mal das Outro auch beenden, damit wir hier nicht so 50 Jahre lang überziehen. Und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!